Liebe Genossen, die erste Sitzung des neu gewählten Zentralkomitees ist eröffnet. Ich begrüße alle Mitglieder und Kandidaten herzlich und wünsche eine interessante, gute und erfolgreiche gemeinsame Arbeit. In dieser heutigen Tagung des Zentralkomitees, der konstituierenden Sitzung, müssen wir entscheiden über die Wahl des ersten Sekretärs, die Mitglieder des Politbüros, Kandidaten des Politbüros, die Sekretäre des Zentralkomitees, über die Mitglieder der Zentralen Parteikontrollkommission. Das heißt, wir haben nur auf der Tagesordnung die Wahlen. Aber gibt es noch Fragen, die Genossen des Zentralkomitees aufzuwerfen sind? Das ist nicht der Fall. Dann treten wir in die Tagesordnung ein. Zur Wahl des ersten Sekretärs bitte ich Genossen Ebert das Wort zu nehmen. Genossinnen und Genossen, zu diesem Tagesordnungspunkt habe ich einen Vorschlag zu machen. Nicht alle Vorschläge sind für diejenigen, die über sie zu entscheiden haben, gleich so einleuchtend, dass man auf eine lange Begründung verzichten könnte. Der Vorschlag, den ich zu machen habe, stützt sich auf eine mehr als 17-jährige persönliche Erfahrung, die durch die Vorbereitung und den Ablauf dieses 6. Parteitages bestätigt worden ist. Deswegen halte ich diesen Vorschlag für so gut, dass ich ihn ohne Begründung dem Zentralkomitee vortragen möchte. Er geht dahin, Genossinnen und Genossen. Vertrauen wir unsere Partei und ihr Zentralkomitee wir der Führung unseres Genossen Walter Ulbricht an, wählen wir ihn zum ersten Sekretär. Also wir kommen zur Abstimmung. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ich danke. Gegenprobe, Stimmenthaltungen, ich stelle Einstimmigkeit fest. Also ich danke den Genossen für das Vertrauen. Ich werde mir weiter Mühe geben. So, wir kommen nur zur Wahl des Politbüros. Als Mitglieder des Politbüros werden vorgeschlagen. Gibt es Einwendungen? Das Wort wird nicht gewünscht. Also dann wollen wir abstimmen. Wir stimmen zuerst ab über die Mitglieder des Politbüros. Genossen Friedrich Ebert. Wer dafür ist, bitte ich um Handzeichen. Danke, Gegenprobe. Genosse Paul Fröhlich. Danke, Gegenprobe. Genosse Otto Grotewohl. Danke, Gegenprobe. Genosse Kurt Hager. Danke, Gegenprobe, Stimmenthaltung. Genosse Erich Honecker. Danke, Gegenprobe. Einstimmigkeit. Genosse Bruno Leuchner. Danke, Gegenprobe. Genosse Hermann Matern. Danke, Gegenprobe. Genosse Erich Mückenberger. Danke, Gegenprobe. Genosse Alfred Neumann. Danke, Gegenprobe. Genosse Albert Norden. Danke, Gegenprobe. Genosse Willi Stoff. Danke, Gegenprobe. Genosse Ulbricht. Genosse ist der Sekretär gewählt. Genosse Paul Ferner. Danke, Gegenprobe. Genosse Herbert Warnke. Danke, Gegenprobe. Damit sind die Mitglieder des Politbüros einstimmig gewählt. Das ist nicht der Fall. Dann ist das Kommuniqué bestätigt. Liebe Genossen, dann sind wir am Ende der ersten Tagung des Zentralkomitees angelangt. Ich nehme an, dass also nach dieser arbeitsreichen, diesem sechsten Parteitag, dass wir uns jetzt erstmal gründlich hinsetzen müssen und alle Vorbereitungen treffen müssen für die nächste Sitzung des CK. Ich bitte also Verständnis dafür zu haben, dass ich heute also nichts sage darüber, wann etwa die zweite Sitzung des Zentralkomitees stattfinden kann. Ja? Sobald die Vorbereitungen getroffen sind, werden die Genossen also Informationen bekommen. Damit ist die Sitzung geschlossen. Besten Dank. Die Mitarbeiter müssen über hohe Fähigkeiten auf dem Gebiet der Betriebsökonomie, der Organisation der Produktion und in der Arbeit mit den Menschen verfügen. Das heißt, unsere Mitarbeiter in den Produktionsleitungen müssen mit ihren Fähigkeiten in ihrer Arbeit die Einheit von Politik und Ökonomie verwirklichen. Dazu ist allerdings notwendig, dass eine sorgfältige Kaderauswahl getroffen wird. Man kann nicht so verfahren wie beispielsweise im Kreis Neuruppin. Hier haben zum Beispiel 2/3 aller Mitarbeiter der neuen Produktionsleitung Westverwandtschaft. Der Kollege Hart als Hauptzootechniker ist gelernter Uhrmacher und war selber republikflüchtig. Oder der Kollege Matern, Kollege Priebe und Kollege Dreikant wurden aus unserer Partei ausgeschlossen. Hinzu kommt noch, dass der Genosse Överdiek 4-mal in der Woche betrunken ist. Ich möchte deshalb die Genossen in den Bezirksleitungen darauf aufmerksam machen, dass die Kaderauswahl sorgfältig vorgenommen wird und dass noch stärker darauf geachtet wird, dass besonders unsere tüchtigen Frauen in diese Produktionsleitung eingesetzt werden. In unserer Arbeit zur Sicherung der einheitlichen Leitung, Planung und Organisation der Produktion gehen wir davon aus, dass in jedem Bezirk eine Inspektionsgruppe von 3 bis 5 Genossen arbeitet, die den Produktionsleitungen in den Bezirken und Kreisen bei der Organisierung der Produktion, der Frühjahrsbestellung und bei der kontinuierlichen Erfüllung der Pläne helfen. Genosse Honecke hat schon mit allen Ernst auch darauf hingewiesen, dass jede Quadratmeter Boden in bester Qualität bestellt wird und dass in Grünland gelegtes Ackerland wieder der Ackernutzung zugeführt werden muss. Weil wir dadurch auch günstige Voraussetzungen schaffen, die Getreideanbaufläche wieder zu erhöhen, die in den letzten 3 Jahren bei uns in der Republik um rund 200.000 Hektar zurückgegangen ist. Allein im Bezirk Potsdam ging die Getreideanbaufläche um 26.000 Hektar, in Frankfurt 21.000 Hektar und in Halle 14.000 Hektar zurück. Das kann nur durch eine sachliche und kameradschaftliche Arbeit mit den Genossenschaftsbauern in den LPG verändert werden. Ich war vergangene Woche in der LPG Alt Landsberg. Dort schätzte der Vorstand und die Parteileitung selber ein, dass sie mindestens 10 Hektar Mietenplätze, Feldwege und so weiter liegen haben, die nicht richtig bestellt wurden. Auch steht vor uns eine solche Frage, wie wir jetzt systematisch gemeinsam mit der staatlichen Plankommission beginnen, konzentriert die Investmittel für Melioration in solchen Bezirken und Kreisen einzusetzen, wo wir den höchsten ökonomischen Nutzen erzielen, weil die Wiesen und Weiden bei uns in der Republik nicht richtig genutzt werden. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch ein kritisches Wort an einige Tendenzen jetzt in der Frühjahrsbestellung lenken oder hinweisen. Im Kreis Arnstadt im Bezirk Erfurt wird Folgendes praktiziert. Die Bürgermeister wurden verpflichtet, täglich bis zu 28 Positionen an den Rat des Kreises zu melden. Das ist also unmöglich, dieser bürokratische Arbeitsstil. Und wir sind der Auffassung, dass wir solche Genossen jetzt zur Verantwortung ziehen müssen. Aber es gibt auch eine andere Tendenz. Aber Genosse, macht doch das jetzt einfach. Ihr habt doch jetzt die Vollmachten und ordnet jetzt an, wie die Produktionsleitung im Bezirk Erfurt zu arbeiten hat. Ohne Rücksicht auf den Bezirksrat. Produktionsleitung des Landwirtschaftsrats der Regierung ordnet an, die Produktionsleitung im Bezirk Erfurt hat so und so zu arbeiten. So und so viele Leute haben runterzugehen, die Barbierwirtschaft wird so und so geändert. Und dann wird die Sache gehen. Warum sollen wir denn ewig diskutieren? Da sind doch keine Neulinge in Erfurt. Da sie immer wieder von vorne anfangen mit ihrem Bürokratismus. Muss man ihnen präzise Anordnung geben, damit sie verstehen, was los ist, und öffentlich mitteilen den Bauern, wir führen die in die Ordnung ein, wenn die Mitglieder des Landwirtschaftsrats des Bezirks nicht in die Dörfer kommen, nicht wahr, dann teilt uns das mit. Auf die demokratische Weise wird die Sache gehen, anders kommen wir doch nicht durch. Einverstanden, Genosse Obrecht, werden wir sofort in Angriff nehmen. Eine zweite Tendenz ist, im Kreise Neuruppin war Kreistagssitzung, wo der neue Kreislandwirtschaftsrat gewählt wurde, bestätigt wurde. Dort haben die Mitarbeiter nach dieser Kreistagssitzung Folgendes dargelegt. Dies ist der beste Tag der Befreiung für uns Mitarbeiter in den Räten der Kreise. Jetzt haben wir nicht mehr mit der Landwirtschaft zu tun. Das ist also das zweite Extrem. Wir sind doch der Auffassung, dass auch die örtlichen Organe wie die Räte der Kreise, die Kulturabteilung und so weiter, doch eng zusammenarbeiten müssen mit der Industrie und Landwirtschaft. Und nicht, dass man hier zu solcher Auffassung kommt, jetzt haben wir überhaupt nichts mehr mit der Produktion zu tun. Es wurde hier davon gesprochen in verschiedenen Ausführungen, dass nach wie vor der Volkswirtschaftsrat zu viele Aufgaben auf sich zieht, nach oben zieht. Genossen, diese Sache hat zwei Seiten. Jawohl, es stimmt, dass es bei uns noch einen Teil Mitarbeiter gibt, die versuchen, ungenügende Kenntnis der Lage aufgrund überlebter Arbeitsmethoden und eines überlebten Arbeitsstils durch Anforderungen von Berichten und Papier zu ersetzen. Damit sind wir nicht einverstanden und wir setzen uns mit diesen Genossen und Mitarbeitern auseinander. Die andere Seite aber ist die, dass es eben nach wie vor einen großen Teil von Werkleitern und Generaldirektoren der VVB gibt, die den bequemeren Weg suchen. Die Probleme, die eigentlich besonders nach dem 6. Parteitag in ihre volle Verantwortung gehören, einfach auf die obere Ebene versuchen zu drücken, um dort eine Erlösung herbeizuführen. Das nicht zurück? Genosse Ulbricht, wir werden dafür sorgen, dass künftig solche Fragen postwendend zurückgehen zur eigenen Entscheidung. Na also. Wir müssen erreichen im Zuge dieses Prozesses, dass die Generaldirektorin und auch die Werkleiter den Betrieb, den Weg zu ihren Partnern finden, um mit ihnen gemeinsam die Probleme zu lösen, zu behandeln und zu lösen. Gegenwärtig werden in den Abteilungen des Volkswirtschaftsrates entsprechend dem Beschluss der Partei Vorbereitungen getroffen, gewisse Aufgaben, die bisher noch in den Abteilungen des Volkswirtschaftsrates lagen, Schritt für Schritt auf die VVB entsprechend ihrer höheren Verantwortung zu übertragen. Natürlich werden wir das tun, nachdem in den Vereinigungen volkseigener Betriebe dazu entsprechende Voraussetzungen geschaffen sind. Ein drittes Problem. Der Genosse Matschke forderte gestern hier auch eine größere Freizügigkeit für den Aufbau der VVB, das heißt für die Vergrößerung des Apparats. Wir sind der Meinung, dass die Vergrößerung des Apparats der VVB gegenwärtig unter keinen Umständen die Hauptaufgabe sein kann. Sondern es geht darum, die Qualität der Mitarbeiter in den VVB zu verändern. Im Übrigen muss ich dem Genossen Matschke von dieser Tribüne aus hier sagen, weil er die Frage hier aufgeworfen hat, dass die Fragen der höheren Eigenverantwortung hinsichtlich des Umsetzens von Mitarbeitern in VVB sehr eindeutig in einer Verfügung des Vorsitzenden des Volkswirtschaftsrates vom 1. April geregelt sind. Was sind denn die VVB geben? Dann die Arbeitsteilung wird dann besser, die Zusammenarbeit. Genosse Ulbricht, wir sind gegenwärtig dabei, dieses System herauszuarbeiten, und ich sagte bereits, bestimmte Aufgaben vom Volkswirtschaftsrat in die VVB zu verlagern. Ich sage, einige Leute mitschicken. Das wird zur Folge haben, dass wir auch bestimmte Kader vom Volkswirtschaft nach oben gehen. Aber ich muss auch eine zweite Seite, Genosse Ulbricht, hier sagen. Wir übernehmen mit der Ausarbeitung des Jahresplanes 1964 völlig neue Aufgaben. Nämlich die Aufgaben, dass wir vollverantwortlich den Jahresplan künftig auszuarbeiten haben. Aber die Grundlage muss die VVB ausarbeiten. Jawohl, Genosse Ulrich. Also. Aber ich muss dir sagen, bisher gibt es auch eine Reihe anderer zentraler Organe, die bisher die Aufgaben des Jahresplanes hatten. Und wir sind der Meinung, dass es notwendig ist, dass auch bestimmte Kader aus diesen Organen, die diese Aufgaben gelöst haben, in den Volkswirtschaftsrat kommen müssen. Denn wir müssen auch bei uns die Bedingungen dafür schaffen, dass wir das Problem lösen. Naja, genau muss das. Naja, und wenn ihr eure abgegeben habt, kriegst du die anderen. Genossinnen und Genossen, die Darlegung und Bericht des Politbüros und die Vorschläge der Genossen, die in der Diskussion hier auf diesem Plenum gesprochen haben, insbesondere die wertvollen Hinweise des Genossen Dr. Mittag, werden eine weitere wertvolle Hilfe für unsere Arbeit bei der Verwirklichung der Beschlüsse des Parteitages bei Leitung der Industrie sein. Den Genossen der Bezirksleitung und auch des Rates des Bezirkes ist der Beschluss des Ministerrates über das Traktorenprogramm bekannt. Wir haben in diesem Beschluss übersandt. In diesem Beschluss sind auch die grundsätzlichen Aufgaben zur Spezialisierung, wie zum Beispiel Brandenburg, Getriebefertigung und so weiter, enthalten. Das ist meine Antwort. Es wäre sinnvoll gewesen, wenn der Genosse Fischer bei unklaren Fragen sich mit uns auch abgestimmt hätte. Genosse, eine Frage. Bitte. Der Genosse Fischer hat doch eine folgende Frage gestellt. Er hat gesagt, dass der Motor für den RS09, der in Schönebeck produziert wird, der Traktor, dass jetzt die Produktion dieses 25 PS Motors, der in Schönebeck benötigt wird, dass der jetzt in Ostsachsen produziert wird. Darum geht seine Frage. Und er stellt die Frage, warum wird der Motor, der für RS09 in Schönebeck gebraucht wird, nicht in Schönebeck produziert, wenn ein anderer Motor in Ostsachsen produziert wird. Die Frage hat er gestellt. Das Traktorenwerk Schönebeck produziert gegenwärtig in der Hauptstückzahl überhaupt den Traktor RS09. Ja, gut. Die Landwirtschaft benötigt aber von uns als der Volkswirtschaft schwere Traktoren. Traktoren also mit einer Leistung von 40, 60 und 90. Ja, gut, aber der RS09 wird weitergebaut. Der RS09 wird in der Landwirtschaft sehr wenig in der Zukunft benötigt, sondern das ist eine Forderung. Aber ich mal Genossen, hier ist ein Missverständnis. Dann also muss im Politbüro, habe ich gehört, dass RS09 in erhöhter Zahl produziert wird und deshalb einen guten Absatz hat, weil der neue Motor mit 25 PS eingebaut wird. Wenn also der RS09, also ich habe das nur im Politbüro gehört, ich habe mit keinem Fachmann gesprochen, ja, wenn der also so benötigt wird in der Landwirtschaft und auch für den Export mit dem neuen Motor von 25 PS, dann deshalb stellt ja der Genosse die Frage, warum wird dann dieser 25 PS Motor nicht mehr in Schönebeck, sondern in Ostsachsen produziert? Das ist das ganze Problem. Die Frage, dass RS09 nicht in der Menge gebraucht wird, die stimmt nicht. Stimmt nicht. Dann widersprechen die Auffassungen des Volkswirtschaftsrats denen der Regierung. In der Regierung wurde festgelegt, dass RS09 nicht wahr verstärkt gebraucht wird. Im Ministerratsbeschluss sind exakt die Forderungen der Landwirtschaft enthalten, die mit der Landwirtschaft abgestimmt sind. Die Landwirtschaft hat gefordert, nicht den Traktor RS09 in der Produktion zu steigern. Sie hat sogar gefordert, eine Stückzahl im Jahre 1970 von rund 2000 Stück sondern dass der Traktor RS09 mit einer Leistung auch später von 25 PS abgelöst wird durch den Traktor mit 40 PS. Und bei dies, das ist die Forderung der Landwirtschaft. Das ist die Grundlage des Ministerratsbeschlusses. Und bei dieser Version 40 PS ist es ökonomisch zweckvoll und sinnvoll, so zu verfahren. Also liebe Genossen, irgendwas stimmt da nicht. Da steht im Ministerratsbeschluss drin. Und so habe ich danach gehandelt. Das heißt doch, Sie gehen ja noch weiter. Sie stellen die Frage, dass RS09 faktisch ausläuft. Jawohl, wir haben vielleicht auch noch etwas... Aber die Landwirtschaftsleute, die behaupten das Gegenteil. Da stimmt doch irgendwas nicht. Können Sie rechnen, wie Sie wollen. Genosse Grüneberg ist der Verantwortliche. Das ist klar, ja. Und ein 40 PS-Traktor wird durch die großen LWGs benötigt für die Arbeiten, die jetzt zum Teil der RS09 machen. Aber der RS09 muss weiterentwickelt werden, so ist festgelegt worden. Natürlich schränken sich die Stückzahlen mit der Erweiterung nach 1970. Also zunächst produzieren wir mal bis 1970. Das sind immerhin noch einige Jahre. Ja, und trotzdem. Also klären Sie bitte die Sache gründlich, ja? Und nicht, dass also dann ein solcher Kreislauf entsteht und Sie in der Republik also von einem engen Teil des Landes ins andere Motoren transportieren. Bringen Sie die Sache in Ordnung mit den Fachleuten. Ist die Antwort ausreichend von mir? Ja, jetzt genügt mir alles. Aber. Also klärt es nicht. Sie müssen es in Ordnung bringen. Wir müssen in Ordnung bringen. Die Landwirtschaft hat genau gesagt, was sie will. Das habe ich mit meinen eigenen Ohren im Politbüro gehört und habe es gelesen. Ja? Und da ich mir solche Sachen merke, brauche ich gar keine Protokolle dazu. Das weiß ich immer noch. Und jetzt sagen sie was anderes. Also jemand, entweder waren wir nicht richtig informiert, aber daran zweifle ich. Das war alles in Ordnung, was wir erfahren haben. Oder die Formulierung im Beschlussministerrat ist nicht exakt. Die muss man sich mal ansehen. Also, soll der Genosse Stoff nachkontrollieren, die Formulierung im Beschlussministerrat. Vielleicht ist dort was oberflächlich formuliert, bitte. Kann vorkommen. Das kann vorkommen. Also, Ministerrat soll klären genau die Formulierung und abstimmen mit Vorsitzenden des Landwirtschaftsrates und Maschinenbau. Also, besten Dank. So. Der Wettbewerb als die Hauptmethode bei der Leitung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft heißt doch auch, dass wir damit die Menschen erziehen. Heißt, mit der Leitung und Lenkung der Genossenschaft erziehen wir ja unsere Genossenschaftsbäuerinnen und Bauern zu Menschen, die also mit Begeisterung den Sozialismus in der Landwirtschaft aufbauen. Wir müssen davon ausgehen, dass unsere Menschen in unseren landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften mit der Arbeit, durch die Arbeit und in der Arbeit erzogen werden. Nun und dazu gehört natürlich, dass in der Genossenschaft als Grundlage aller Dinge eine gut entwickelte innergenossenschaftliche Demokratie vorhanden ist. Nun gibt es eine Reihe verworrener Vorstellungen von der Demokratie. Manche verwechseln also die Demokratie mit Anarchie. Die kommen vor lauter Arbeit nicht mehr zum Arbeiten. Oder vor lauter Beratungen kommen sie auch nicht mehr zur Arbeit. Das heißt also, alles, was bereits beschlossen war oder wurde, das wird dann noch einmal durchgehäschelt und durchgefilzt und etwas Zielstrebiges ist also dann nicht vorhanden. Und dabei muss man in unseren Genossenschaften klären, dass also der Wettbewerb losgelöst angewandt kein Wettbewerb wird, sondern dass dazu Voraussetzung ist, dass in der Genossenschaft eine richtige Leitung vorhanden ist. Das heißt, dass die innergenossenschaftliche Demokratie nicht ihren Ausdruck findet darin, dass man also von Zeit zu Zeit eine Vollversammlung durchführt oder Vorstandssitzung durchführt, sondern dass die innergenossenschaftliche Demokratie ihren Ausdruck darin findet, dass also die Genossenschaftsbauern in den Kommissionen, in den Spezialistengruppen und in anderen Organen der Genossenschaften aktiv mitarbeiten. und dass die Demokratie ihren Ausdruck findet in der Beschlussvorbereitung und dass das Prinzip der kollektiven Leitung einzig und allein seinen Ausdruck darin findet, dass also im Vorstand oder in der Vollversammlung Beschlüsse gefasst werden, die also den absoluten Willen der Mehrheit der Genossenschaftsbauern zum Ausdruck bringen. Dass aber außerhalb dieser Gremien auf der Grundlage der gefassten Beschlüsse die Beschlussdurchführung grundsätzlich im Prinzip der Einzelleitung erfolgt. Das heißt, dass auf der Grundlage der gefassten Beschlüsse angewiesen und angeordnet wird, um damit den Willen der Mehrheit der Genossenschaftsbauern in der Genossenschaft durchzusetzen. Das setzt natürlich voraus, dass die leitenden Kader, die Funktionäre der Genossenschaft, die Beschlussvorbereitung in der Genossenschaft so organisieren, dass die Mehrzahl, die Mehrheit der Genossenschaftsbauern im zu fassenden Beschluss ihre eigenen Gedanken und Vorstellungen wiederfinden. Nun, und auf dieser Grundlage den Wettbewerb entwickeln, heißt also nicht, dass es dann in der Genossenschaft Zank und Streit gibt, wie da einige behaupten, sondern dann gibt es nur einen Streit. Das ist ein sehr gesunder Streit, nämlich den Wettstreit. Wer ist der Beste in der Genossenschaft? Wer bringt die höchsten Ergebnisse? Gerade in den Genossenschaften, wo kein Wettbewerb geführt wird, dort ist ja Zank und Streit, Hass, Neid und Zwietracht. Dabei gibt es noch Genossenschaften, die haben so einen schönen Namen, nennt sich LBG Eintracht. Wenn man hinguckt, müssten sie umgetauft werden in Zwietracht. Aber dort, wo der Wettbewerb richtig geführt wird, wo richtig straff und streng gelenkt und geleitet wird, dort gibt es keinen Zank und Streit. Dort gibt es einen echten Wettstreit. Aber es ist natürlich auch notwendig, dass jede Genossenschaftsbäuerin und jeder Genossenschaftsbauer rechnen tut in der Genossenschaft. In den Dörfern war es doch früher so, dass es einen Wettbewerb immer gegeben hat. Der Wettbewerb wurde auch laufend ausgewertet unter den Einzelbauern. Das ging so weit, dass also, weil jeder der Bessere sein wollte, dass Einzelbauern die Milchkanne nur halb oder dreiviertel voll gemacht haben und auf der Rampe gestellt haben, weil der andere gezählt hat, wie viel Kanne liefert der. Und weil dann der Nächste war noch schlauer, der hat dann die Milchkarten kontrolliert, wie viel hat er wirklich Milch geliefert. So wurde der Wettbewerb gemacht. Und dann war es so, wenn sich abends zwei Bauern noch unterhielten, ob morgen die Gerstenmahd losgeht oder nicht, da hat der eine gesagt, ich fange morgen noch nicht an, das ist mir noch zu zeitig. Und dann ging er ins Haus und hat zu seinem Sohn gesagt, morgen früh geht es eine halbe Stunde früher los, morgen wird die Gerste angehauen. Er wollte der Erste sein. Das heißt, also, es war ein stiller Wettbewerb im Dorf. Der war manchmal nicht ganz ehrlich, aber er war da. Und dann kommt hinzu, dass aber jeder Bauer auch gerechnet hat. Und die Bauern, die während der Arbeitsspitzenzeit, wenn alles auf dem Feld tüchtig gearbeitet haben, nicht gearbeitet haben, sondern irgendwie durchs Gelände fuhren, haben was in der Stadt besorgt oder dort was rumgegaubelt. Und denn ihre Felder waren nicht in Ordnung, da hat das ganze Dorf gesagt, das ist der Queckenhamster. Da gab es in jedem Dorf so ein, zwei solche Queckenhamster. So, heute müssten wir doch in unseren Genossenschaften so ein Leben entwickeln, so einen Geist entwickeln, dass jede Genossenschaftsbäuerin und jeder Genossenschaftsbauer, nämlich auch zu dem Genossenschaftsbauer, der nicht mit voller Kraft an der genossenschaftlichen Arbeit teilnimmt, sagt, das ist der Queckenhamster. Das ist der Queckenhamster in der Genossenschaft. Wenn der nämlich nicht mitarbeitet, erreichen wir nicht die Erträge im Feld und Stall, die die Genossenschaft braucht. Das heißt, dass also die Erziehung, der Erziehungsprozess in der Genossenschaft von jeder Genossenschaftsbäuerin und von jedem Genossenschaftsbauer selbst mitbetrieben wird. Dass also jeder im Kollektiv erzogen wird und dass jeder vom Kollektiv selbst lernt. Dazu gehört natürlich, dass auch jeder Genossenschaftsbauer weiß, was wollen wir denn eigentlich in unserer Genossenschaft erreichen? Ja, und da muss man natürlich einmal sehen, wie ist das eigentlich mit dem Stolz unserer Bauern? Gucken wir uns das mal an. Der Gegensatz zum Stolz ist ja die Scham. Gibt also Genossenschaftsbäuerinnen, die besuchen irgendjemand im Krankenhaus. Dort kommen also aus allen möglichen Dörfern Menschen hin. Sie sagt, wo sie her ist, wird sie gefragt. Bist du dort auch in der LBG? Das ist nun eine sehr schlechte LBG. Sagt sie, nee, mit den Haufen habe ich nichts zu tun, in Gottes Willen. Ist das eine schlechte Genossenschaftsbäuerin? Das ist sogar eine sehr gute Genossenschaftsbäuerin. Sie schämt sich nämlich für ihre Genossenschaft, weil es dort nicht in Ordnung ist. Aber die gleiche Genossenschaftsbäuerin, nachdem die Genossenschaft in Ordnung ist, hohe Produktionsleistungen bringt, dass also sich wirklich freuen kann über ihre Genossenschaft, dass sie überall auftreten kann, weil es also ihrer Bauernehre entspricht, weil sie jetzt stolz ist, behauptet kurze Zeit später, wo also die Genossenschaft in Ordnung ist, wo sie gefragt wird, bist du von dort? Ja. Bist du dort auch in der LPG? Nun, selbstverständlich. Dann sagt man da, von euch spricht man da recht viel. Ja, das kennen Sie ja auch. Bei uns ist ja auch Ordnung in der LPG. Das heißt, die Bauern selbst, unsere Genossenschaftsbäuerinnen und Bauern, wollen Ordnung. Und die Ordnung in der LPG, die wird nur erreicht, wenn also allseitig mit den Menschen gearbeitet wird. Eine vorbildliche und vorzügliche Ordnung in unseren Viehbeständen, in unseren Ställen. Das heißt, solche Melker, wie man also bezeichnet als Abmelker und so weiter, kennt ja die liederlichen Melker, die verdienen ja gar nicht den Namen Melker. Und wenn sie dann also mit dreckigem Vieh dort im Stall unordentlich arbeiten, das entspricht doch nicht dem, was ein guter Einzelbauer wollte. Und die Mehrzahl unserer Bauern waren doch hervorragende Einzelbauern. Sie werden auch hervorragende Genossenschaftsbauern. Das beweisen ja tausende Bauern in der Republik. Aber der Bauer selbst will saubere Kulturen auf dem Feld. Ordentliches Vieh im Stall. Eine vorzügliche Landwirtschaft. Das ist das, was die überwiegende Mehrheit unserer Bauern will. Deshalb heißt es, in jeder Genossenschaft Ordnung schaffen. Aber all das kann man mit dem Wettbewerb erreichen. Dabei muss das aber sinnvoll gemacht werden. Man darf natürlich nicht dazu übergehen, dass in den Genossenschaften Arbeit bezahlt wird, die gemacht werden soll, sondern es darf nur Arbeit bezahlt werden, die gemacht worden ist. Das ist doch ein Riesenunterschied. Nun gucken wir uns das mal an. Unsere Presse und unsere Publikationsorgane machen da auch einige Fehler. Es ist doch nicht so, dass wir vom materiellen Anreiz sprechen, dass das dann so sein muss, jeder, der täglich die Fotografie im Betrieb abgibt, ist lohnberechtigt und wer darüber hinaus noch Handschlag arbeitet, muss Prämie bekommen. Aber gucken wir uns das mal an. Da wird also veröffentlicht, der Melker bekommt Prämie, weil er Mist gestapelt hat. Also demnach ist das der normale Melker, der liederlich ist und Mist nicht stapelt. Ist das also der normale Melker? Und der Melker, der Mist stapelt, das ist also ein ganz hervorragender Kerl, der kriegt Prämie. Ja, wieso? Beim Melker gehört doch das einfach zum primitivsten Arbeitsmaß, dass er den Mist nicht bloß vor der Haustiere hinkippt, sondern dass der Miststapel gesetzt wird, dass die Kühe geputzt werden, dass die Schwänze gewaschen werden, dass also der Stallgang sauber ist, die Milch kann gescheuert werden, Fenster geputzt werden. Gehört doch einfach alles dazu. Da kann doch nicht, weil er also diese Arbeit gemacht hat, noch eine Prämie kriegen. Unter anderem, weil er sie nicht gemacht hat, aber machen sollte, bekommt das volle Geld. Dann kommt das so raus, dass also derjenige, der keine Prämie kriegt, wird bestraft. Aber das müsste doch umgedreht sein. Der Prämie bekommt, wird ausgezeichnet. Es wird doch niemand bestraft, der keine Prämie bekommt. Aber auf die Art würde ja das Prämiensystem der materielle Anreiz zur Strafe werden. Ich sage das deshalb, weil man also nicht schlechthin nur vom materiellen Anreiz sprechen kann, sondern weil als Gegensatz dazu auch der ökonomische Hebel angewendet werden muss. Ich frage, was geschieht nun eigentlich bei den Genossenschaftsbäuerinnen und Bauern, die jetzt nicht das Normalmaß bringen? Das heißt, der Melker, der also besonders tüchtig ist, bekommt Prämie. Das ist richtig, bekommt er bei uns jede Menge. Aber jetzt der Melker, der also nicht den Mist stapelt, der nicht die Kühe sauber hält, der nicht die Schwänze waschen tut, bekommt der auch sein volles Geld. Wir handhaben das anders. Grundsätzlich wird vergütet zum Endprodukt, aber das Endprodukt beinhaltet alles das, was er zu machen hat. Das heißt, das gesamte Arbeitsmaß ist bei der Zugrundelegung der Vergütung pro 100 Kilo Milch berücksichtigt. Da ist also entsprechend den Gundorfer Zeitnormativen, und dazu bezahlen wir ja schließlich die Institute, dass jeder Handgriff auch gemessen wird in der Landwirtschaft, ist also jeder Handgriff aufgenommen, summiert, addiert, ergibt also pro 100 Kilo Milch so und so viele Minuten Arbeit. Dort ist auch das Miststapeln mit drin. und das Schwänzewaschen und das Krippensäubern. Und wenn er diese Arbeit gemacht hat, bekommt er seine 1,2 oder 1,3 Arbeitseinheiten pro 100 Kilo Milch bei 3,5% Fett. Wenn aber der Mist nicht gestapelt ist, dann fällt diese Zeit des Miststapelns aus der Vergütung von 100 Kilo ermolkener Milch raus. Das heißt, dann gibt es also nicht 1,3 oder 1,2, sondern ein Zehntel pro 100 Kilo Milch weniger, weil er ja diese Arbeit nicht gemacht hat, die er machen sollte. Das heißt, wir bezahlen also die Arbeit, die gemacht worden ist und nicht die, die gemacht werden soll. Und wenn darüber hinaus jetzt Leistungen gebracht werden, dann erhält der Melker oder jedes andere Genossenschaftsmitglied natürlich Prämie. Und so verhält sich auch bei den leitenden Kadern. Das heißt, dass wir also den Wettbewerb so betrachten, dass der Wettbewerb das einzige Geschäft ist, ohne jedes Risiko. Bei jedem anderen Geschäft habe ich ja Risiko, entweder Produktionsrisiko oder Handelsrisiko, oder Handel hat ja da sogar sehr viel Risiko. Aber beim Wettbewerb haben wir überhaupt kein Risiko. Das ist doch denkbar einfach. Wenn ich ein Schwein mäste, muss ich erst einmal die Tiereinsatzkosten bezahlen. Dann ist Futter bezahlen, Löhne bezahlen. Das dauert eine ganze Zeit, bis dann das Vieh fett ist, geht zur Fee ab und dann kommt das Geld von der Fee ab. So, aber vorher habe ich allerhand Nein gesteckt. In Wettbewerb stecke ich gar nichts Nein, sondern nehme bloß raus und von der Summe, die ich da rausnehme, gebe ich einen Prozentsatz als Prämie wieder ab. Ist das ein Kunststück? Das denkt man einfach. Wenn durch den Wettbewerb 10.000 Mark mehr Einnahmen erzielt werden, kann ich doch davon 2.000 Mark ausgeben. Habe ich 8.000 Mark ohne jedes Risiko wieder eingenommen. Das ist also der Wettbewerb bei uns. Und dabei gehen wir davon aus, dass in jeder Beziehung auch die gezielten Prämien vorher berechnet werden, was muss mit dieser Zielprämie in der Genossenschaft erreicht werden. Das heißt, wie wird dabei die Arbeitsproduktivität gesteigert und die Kosten gesenkt. Aber dabei muss natürlich auch jeder Genossenschaftsbauer wissen, wie schlägt sich seine Arbeit in D-Mark um. Und er muss auch wissen, was kostet eigentlich alles in der Genossenschaft. Wir haben die Jahre bisher, haben wir also eine Kostenvorgabe gemacht. Da wurde gesagt, du hast die und die Kosten zur Verfügung. Aber ich habe mal beobachtet, wie eine Frau in ein Geschäft ging, die wollte sicher etwas kaufen, da machte sie vorher noch das Portemonnaie auf und guckte, ob es Geld langt. Wenn die Kosten bloß auf dem Papier vorgegeben sind, dann guckt wahrscheinlich die meisten nicht nach, ob es Geld noch langt. Wir haben deshalb bei uns solchen Weg beschritten. Wir haben uns innerbetriebliche Verrechnungseinheiten drucken lassen. Also praktisch Geld, innerbetriebliches. So. Natürlich. Na, das hat ja eine moralische und psychologische Wirkung. Jetzt ist es so, jeder Viehpfleger hat seine Kosten am Monatsanfang, kriegt er schon in die Brieftasche in Bar. So, Kosten pro GV. Oder der Brigadeleiter seine Kosten für diesen Monat. So, jetzt schickt er ein Pferd in die Schmiede zum Beschlagen, dann gibt er dem 16 Mark und 40 Pfennig mit, denn der Schmied macht es ihm ja nicht, wenn er nicht sofort bezahlt. Und so haben wir aber auch erreicht, dass jeder Handwerker in der LBG sein Geld verdienen muss. Der muss nämlich am Monatsende seine LBG-Währung im Büro abrechnen, da wird der Materialeinsatz abgezogen. Da wird der Materialeinsatz abgezogen, Verwaltungsgebühr und so weiter, was drum und dran hängt. Amortisation, Energiekosten und was übrig bleibt, das kriegt er umgewechselt, da kriegt er für das LBG-Geld Deutsche D-Mark unserer Notenbank. Das ist sein Einnahmen. Also, wenn er viel arbeitet, nimmt er viel ein. Aber die Genossenschaft gibt doch deswegen nicht viel aus. Und so lernt auch jeder Mensch selber mitwirtschaften. Das heißt, keiner kann mehr ausgeben, als wie da ist. Nun, wenn der Brigadeleiter am 22. noch was kaufen will und guckt in seine Brieftasche, hat bloß noch 60 Mark drinne und für 70 Mark will er kaufen, na, da kann er ihn bloß für 60 kaufen. Ist ganz klar. Aber damit haben wir auch erreicht, dass alle Genossenschaftsbauern mitdenken. Da gibt es natürlich auch ein bisschen Auswüchse dabei. Jetzt hat einmal der eine Brigadeleiter einen Rattenvergifter fortgejagt, hat gesagt, das kostet zu viel Geld, das machen wir selber. Das ist billiger. Nein. Ja, aber ist natürlich so, Wenn er Kredit bei der LBG Bank haben will, dann kriegt er ja nicht ohne weiteres. Und auf der anderen Seite, der Rattenvergifter muss natürlich wiederkommen, das ist gesetzlich, nützt sich alles nicht. Aber hat's ja gut gemeint. Aber ich will damit bloß ausdrücken, dass also alle Menschen durchaus mitdenken und dass unsere Bauern nicht den Kopf zum Haare schneiden bloß haben, sondern auch zum Denken. Nun, ein anderes Problem. Natürlich, wenn wir den Wettbewerb richtig entwickeln, dann wird natürlich in der Genossenschaft ein sehr munteres Leben. Das ist doch ganz klar, weil ja der Wettbewerb das Mittel ist, um auch die Persönlichkeit in den Mittelpunkt und in den Vordergrund zu rücken. Das heißt, derjenige, der also besonders hervorragende Leistungen bringt, wird doch anerkannt. Und dabei stellt sich einiges heraus. Wir müssen also unbedingt darauf achten, dass unsere Parteiorganisationen, jeder einzelne Genosse in den Mittelpunkt gerückt wird. Dass also der Genosse Melker der beste Melker sein muss. Dass also der Genosse Brigadeleiter der beste Brigadier sein muss. Wir haben jetzt in der Frühjahrsbestellung nicht nur einen Wettbewerb unter den Brigaden von Mann zu Mann gemacht, sondern wir ermitteln auch in der Frühjahrsbestellung den besten Brigadeleiter. Und zwar wird täglich gemessen, bei welcher Brigade ist die höchste AK-Leistung. Das heißt die höchste Arbeitskraftleistung pro Arbeitskraft. Und das ergibt sich ja, da ist ja der Brigadeleiter auch gezwungen, die Leerlauf- und Wartezeiten auszuschalten. Das heißt, die Arbeitsorganisation entscheidet ja letzten Endes auch darüber, wie hoch ist die AK-Leistung täglich. Kann also nicht so sein, dass wenn um 7 die Arbeitszeit beginnt, dass man also 10 Minuten nach 7 vom Hof aufs Feld austrottelt, sondern da muss um 7 draußen losgehen, pünktlich. Da kann man auch nicht vorzeitig Feierabend machen. Und dabei spielt natürlich auch eine Rolle in der Landwirtschaft die Arbeitszeit. Unbedingt muss in jeder Genossenschaft eine 8-Stunden-Tag-Ideologie überwunden werden. Das hat es doch noch nie beim Bauer gegeben. Die Landwirtschaft ist immer ein Gewerbe unter freiem Himmel. Ob die sozialistischen Produktionsverhältnisse vorhanden sind oder beim Kapitalisten. Die Landwirtschaft ist und bleibt ein Gewerbe unter freiem Himmel. Und da gibt immer die Witterung das Arbeitsmaß und die Arbeitszeit an. Das gibt es gar nicht anders. Nun gut, es kommt natürlich auch darauf an, wie man mit den Bauern spricht. Ich habe mal zu unseren Bauern gesagt, guckt mal, früher habt ihr doch in den Stuben solche Sprüche hängen gehabt. Die waren zwar ein bisschen religiös verbrämt, aber sie haben ja auch einen bestimmten Sinn. Da gibt es einen, der lautet so, wir Bauern, wir säen den Samen in das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des höchsten Hand, ne, das ist eine seine Sache. Und dann geht das weiter, wir arbeiten nicht 8 Stunden nur, und stellt der Herrgott die Arbeitsuhr. Also damit ist ja die Natur gemeint, die Arbeitsuhr stellt. Ja, diesen Spruch brauchen wir ja nicht so religiös verbrämen. Ich meine, da können ja mal unsere Schriftsteller sich Gedanken drüber machen, wie man den Sinn. Wie man diesen Sinn in einen Spruch fasst, den wir jetzt in die Stuben unserer Genossenschaftsbauern hängen. Also, wir arbeiten nicht 8 Stunden nur, nur, ich würde sagen, uns stellt die Anforderung oder die Bevölkerung oder wie wir denken, also uns stellt praktisch unser Betrieb die Arbeitsuhr, unser Plan stellt uns die Arbeitsuhr. Ja, oder der Sekt, richtig, machen wir so, wir arbeiten nicht 8 Stunden nur, uns stellt unser Parteitag die Arbeitsuhr. So. Aber etwas anderes. Wir müssen uns natürlich auch angewöhnen, dass die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften nicht irgendwelche Kindergärten sind oder irgendwelche Vereine, sondern dass es echte sozialistische Betriebe sind. Das heißt, alle Vertrags- und Handelspartner, jeder, wer mit einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft zu tun hat, muss sich angewöhnen, dass es echte sozialistische Betriebe sind, wo nicht der Vorsitzende der Fußabtreter für irgendjemand ist, sondern wo ein sozialistischer Leiter ist. Wo also eine Person ist, der Autorität besitzen muss. Und wo die anderen mittleren Kader in der Genossenschaft ebenfalls nicht irgendwelche Klinkenputzer sind. Und da kann natürlich auch niemand mit der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft so umspringen, ob das jetzt Zulieferbetriebe sind oder andere Institutionen, dass sie sagen, naja, also das müsst ihr schlucken, wie wir es euch bieten. Wenn die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft einen Hänger kauft, und das Werk hat keine Gummikabel, damit die Verbindung vom Traktor zum Hänger zum Schlusslicht hergestellt werden kann, dann kann sie eben für diesen Hänger nicht das Geld kriegen. Denn der ist doch nicht einsatzfähig für den Straßenverkehr. Da kannst du doch nicht bloß die Steckdosen liefern. Und die Genossenschaften, hier sollten wir sehen, wie schnell das geht. FE gesperrt, das Werk schickt express die Schnur, wenn die 7.000 Mark für den Hänger nicht kriegen. Das geht doch nicht. Ich habe jetzt von Österreich einen Mehrläufer bekommen. Na, ich mache es so. Na, also gut. Von Österreich kamen Läufer. Die kamen auf dem Bahnhof an. Unsere DIA hat Vertrag mit Österreich, Einsatzqualität zu liefern. Die Waggons waren überladen. 70 Stück dürfen rein, 110 drin. Die Läufer mussten ausgeladen werden. Ich habe sofort die DIA unterrichtet. Ich muss sagen, die Genossen der DIA sind ja prima, die haben sofort gespürt. Die waren da, haben sich angeguckt. Ich habe gesagt, also für diesen Schund 50% und mehr wird nicht bezahlt. Sagten, das geht nicht. Ah, der eine äußerte, da gehen wir schon einer anderen Genossenschaft. Ich sage, es ist in Ordnung, dann rufe ich den Generalstaatsanwalt an. Ihr wollt eine andere Genossenschaft betrügen, weil ich mich nicht betrügen lasse. Aber der Genosse Direktor von der DIA, der war ja anderer Meinung. Der sagte, nein, deine Beanstandungen sind richtig. Wir werden sofort Österreich unterrichten. Nun kommen die Österreicher. Hat natürlich jeden Läufer untersucht. Die Kapitalisten sind doch nicht zärtlich mit uns. Wenn wir denen was verkaufen, die drehen ja das Innerste nach außen. So haben wir das mit den Läufern gemacht. 24 Stück wurden gleich geschlacht. Die Ärzte dazu, Farbdias angefertigt, hatten vereiterte Lungenspitzen. Also durchgängige Fergelgrippe. So, wo das Gehintergestell nicht in Ordnung war, hinten ein Strichquer drauf gemacht. Der hat gehustet, aha, aufs Kreuz. So. Der hat einen schiefen Kopf, der hat kopierte Ohren, der hat Schnüffelkrankheit, der das, das war alles bunt. Und da haben wir den Österreichern gezeigt, haben wir gesagt, guckt her, schämt ihr euch nicht, wir als Kommunisten, wir repräsentieren unsere Republik nach außen, wir liefern nur gutes Zeug in Ausland. Aber ihr, was seid denn ihr für österreichische Patrioten? Ja, den lieben Österreichern blieb nichts anderes übrig, als unseren Vorschlag zu akzeptieren, dass also 50% bezahlt werden. Die werden sich hüten, noch einmal solchen Dreck zu liefern. Aber das heißt, die Genossenschaften müssen also ihren Betrieb sehen. Sie müssen sich sagen, wenn unser Betrieb in Ordnung ist und jeder Betrieb in Ordnung ist, dann ist doch unsere ganze Wirtschaft in Ordnung. Dann sind wir auch den Kapitalisten überlegen. Dazu gehört natürlich. Dazu gehört natürlich auch, dass jeder Einzelne sich Gedanken in unserer Wirtschaft macht. Ich meine, das geht natürlich etwas in den Handel an. Wir können doch nicht solche Dinge machen. Dass wir also von der Landwirtschaft den Warnweg künstlich verlängern. Dass wir also das Kraut aus dem Dorf rausschleppen, an Großhandel verkaufen. Der verkauft es an die Konservenfabrik, die macht Sauerkraut davon, verkauft es wieder an Großhandel. Der Großhandel verkauft es an die Konsumgenossenschaften oder HO. Und von dort kommt dann das Industriesauerkraut zurück ins Dorf. Na, was ist denn das vorweg? Und wenn ein großes Gemüseangebot ist, das recht viel anfällt, dann ist der Handel machtlos und kann das Kraut nicht abnehmen. Oder kann das nicht abnehmen. Ich bin der Auffassung, man muss in den Dörfern und in den kleinen Landstädten so einen Weg gehen, wir haben doch im Winter Zeit dazu in den Genossenschaften. Was brauchen wir? Einen anständig hygienisch sauberen Raum, einen kleinen Motor und einen Schneider und ein paar Frauen, die einen Gesundheitspass haben, die haben wir, das können schon Rentner sein, und die machen im Winter Sauerkraut. So, und dann verkaufen wir Sauerkraut. Dann haben wir gleich mal eins, das nennen wir welchen mir Landsauerkraut aus der LBG Walter Ulbricht-Dahlen und das andere ist das Industriesauerkraut. So. Und das machen wir. Und das machen wir nach Bäuerin-Rezepturen. Und dann machen wir auch gleich noch eins, wir legen Gurken ein. Wir legen Gurken ein, so nennen wir eins welchen Gurken nach Bauernart oder so, egal. So. Und bereichern damit das Angebot, verkürzen den Warnweg. Diese Möglichkeiten haben wir doch alle in den Genossenschaften. Und diese Möglichkeiten muss man auch nutzen. Denn eins steht doch fest, wie wir produzieren, ist letzten Endes egal. Das Wichtigste ist, dass hinten etwas Anständiges rauskommt. Und ich habe mal, zu mir sagte mal jemand, du stellst doch Verschiedenes auf den Kopf. Ich habe gesagt, wenn wir im Kopfstand besser produzieren können, als wenn wir auf der Beine stehen, machen wir es im Kopfstand. Im Bericht des Politbüros kam also, welchen Dauergrünland, Ackerland zu Dauergrünland in Obstanlagen gemacht. Ja, Genossen, wenn ich jedes Mal auf der Autobahn lang fahre, dann frage ich mich, was sollen diese Hektare Grünstreifen in der Mitte von der Autobahn, die also fast völlig unproduktiv sind, sind wir nicht in der Lage, hunderte von Hektar dort Obst anzupflanzen? Ist die Autobahnmeisterin oder Straßenmeisterin, sind die nicht in der Lage, Obstwirtschaft dort mit zu betreiben? Das können wir doch nutzen. Das sind doch Reserven. Dazu brauchen wir doch kein Ackerland zu verwenden. Und ich denke, wenn jeder in seiner Genossenschaft sich Gedanken macht, wenn wir als politische Funktionäre, als Mitglieder unserer Partei immer daran denken, dass jede Sache, die wir anfassen, dass wir da fragen müssen, welchen praktischen ökonomischen Wert hat sie? Und wenn wir feststellen, es ist richtig, es kommt damit hohe wirtschaftliche Leistungen raus, unsere Republik wird ökonomisch gestärkt, dann ist es auch politisch richtig, was wir machen. Also gehen wir so ran, dass wir uns sagen, jedes Ding, bevor wir es anfassen, fragen, was kommt dabei raus? Kommt für die Republik viel dabei raus? Ist es ein Schlag den Kapitalisten ins Gesicht? Damit haben wir dann auch politisch richtig gehandelt. Es ist klar, dass die neuen Ausbildungspläne für Fachschüler und Hochschüler angepasst werden müssen den ökonomischen Plänen. Dass es verschiedene Fachgruppen gibt in der Lehrausbildung, die völlig viel zu hoch besetzt sind, während wichtige Fachgruppen schlecht besetzt sind. Zum Beispiel im Fernsehen habe ich gesehen, also dass die Spezialität der jungen Männer ist, Friseuse zu werden. Ja? Die Mädchen lassen sich anscheinend am liebsten von jungen Männern frisieren. Das mag sein, das sind also individuelle Gefühlswerte, über die ich hier nicht urteilen will. Ja? Aber Genossen, mich interessiert das jetzt, da will ich nicht urteilen. Mich interessiert der Plan im Volkswirtschaftsrat über die Ausbildung dieser Lehrlinge. Warum hat der Volkswirtschaftsplan junge, kräftige, gesunde Männer als Friseuse vorgesehen? Warum? Warum? Könnt ihr nicht auch Frauen als Köche ausbilden, ja? Wäre doch nicht schlecht. Aber warum müssen das die gesündesten und stärksten Männer sein, die als Köche ausgebildet werden? Warum? Was ist denn das für ein Kaderentwicklungsplan, der da existiert? Wer ist dafür verantwortlich? Für Fachschulen, für Lehrlinge und Fachschulen. Man muss doch mit diesem Unsinn aufhören. Ich meine, im Fernsehen macht das den Leuten Spaß, ja? Aber das ist doch eine ernste Sache. Wir brauchen doch qualifizierte Kader in Betrieben. Es gibt doch genügend Frauen und Mädchen, die als Friseuse ausgebildet werden können. Wozu müssen das also die Männer machen, ja? Dass man dazu besonders kräftige junge Männer braucht, das kann man doch auch nicht beweisen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass eine Reihe der modernen Betriebe, eine richtige Arbeit auf dem Gebiete der Entwicklung des Nachwuchses durchführen. Das betrifft den Betrieb in Simmerda, das betrifft Halbleiterwerk Frankfurt, Chemie Halle und so weiter. Wo also der polytechnische Unterricht auf bestimmte Fachzweige orientiert ist. Betrifft jetzt auch Mathematik und ich nehme an, dass auch die Zeit kommt, wo man mit Russisch wieder anfängt, ja? Ich meine, wo man Russisch früher beginnt zu lehren, nicht erst in der 6. Klasse, sondern also von Schulbeginn an. Das heißt, die ökonomische Politik, die wir durchführen, hat große Konsequenzen für das ganze Schulwesen, Fachschulwesen und Hochschulwesen. Und da bitten wir die Unterstützung der Werkleiter und der VVB-Leiter. Es gibt ausgezeichnete Beispiele. Man muss also das noch in größerem Umfang durchführen. Dann wird die Sache gut gehen. Jetzt, Genossen, noch etwas zur Landwirtschaft. Ich muss sagen, die Reden unserer lieben Genossen, die auf dem Gebiet der Landwirtschaft tätig waren, entsprachen nicht ganz dem Ernst der Lage. Nicht ganz. Lage ist da eine solche. Dass wir das ganze Jahr über Schwierigkeiten in der Versorgung für Fleisch haben werden, Fleisch und Milch haben werden, weil also der Plan nur ungleichmäßig erfüllt oder unerfüllt wird. Und meines Erachtens ist notwendig. Die Genossen werden also vom Zentralkomitee einen Brief bekommen an die Grundorganisation der Landwirtschaft über die Vorbereitung des Planes 64. Dort sind die Aufgaben dargelegt. Ich möchte hier also nur etwas herausgreifen, um das stärker zu unterstreichen noch. Wir haben auf dem Gebiet der Schweinezucht einen Rückgang. Das haben die Genossen ja dargelegt. Aber wie wollen wir das ändern? Reichen die Methoden, die ihr bis jetzt in der Landwirtschaft anwendet, dazu aus? Da sage ich nein, reichen nicht aus. Wenn sie alle solches Temperament und eine solche ökonomische Linie hätte wie Genosse Döhler, da wäre die Lage ausgezeichnet. Ja? Aber dazu müssen wir erst noch einige, also 1000 LBG-Vorsitzenden und Agronomen und Viehzüchter ziehen. Ja? Also wie können wir die Aufgabe lösen? Wir haben gegenwärtig noch einen hohen Verlust, einen hohen Tierverlust und hohen Ferkelverlust. Und ich werde ganz offen sagen, die Produktionsleitung für Landwirtschaft, zentral in Bezirken und Kreisen, führen keinen genügenden Kampf gegen diese Tierverluste. Keinen genügenden Kampf. Es wird viel geredet über die Sauenbedingungen, vermehrte Aufzucht, jawohl, aber das, was er aufzieht, verliert er doch einen ungeheuren Verlust an Ferkeln und so weiter. Also muss man doch nicht nur Sauen bedecken, sondern man muss auch den Kampf gegen diese Verluste durchführen. Anders geht doch die Sache nicht. Und ich bin dafür, dass dabei eine ernste Kampagne geführt wird. Was ist denn die Hauptursache, liebe Genossen? Nicht die Futtermittel. Die Hauptursache ist, dass eine nicht genügend liebevolle Pflege der Tiere erfolgt. Das sage ich hier mit aller Schärfe. Das ist die Hauptursache. Nicht der mangelnde materielle Anreiz ist da. Der ist da. Aber die Tage so, dass diese liebevolle Fürsorge für die Tiere, ja, ist nicht so. Wenn in einer LBG 200 Ferkel verrecken oder Schweine verrecken, nicht wahr? Dann sind sie verreckt, dann werden sie abgeschrieben. Nur ich frage euch, was ist denn das für ein Zustand? Regt sich jemand auf? Nimmt jemand Stellung? Werden die Leute zur Verantwortung gezogen? Nein. Ich kenne einige Bezirke, wo solche Fälle sind, ja? Kein Mensch rührt sich. Kein Mensch rührt sich. Und was ist denn das für ein Zustand? Aber in der Neben-LBG, wo qualifizierte Frauen die Tiere betreuen, dort werden sie gepflegt, die Frauen sind nachts im Stall, damit nichts passiert, und sie haben bei derselben Kälte, ja, bei derselben Wintertemperatur nicht ein einziges Tier verloren. Also warum haben die anderen 200 verloren? Warum? Und das geht alles so durch. Liebe Genossen, man muss mit dieser Einstellung Schluss machen. So geht das nicht weiter. Ich weiß, es gibt eine ganze Menge LBG, da wird sozusagen die Arbeitszeit eingehalten, ja? Und deshalb sind nicht immer die Mitglieder der Brigade dann im Stall, wenn es besonders notwendig ist. Also wenn die Sau ferkelt und so weiter, ja. Aber es gibt LBG, wo Frauen die Tierzucht in Händen haben und wo die Sache ausgezeichnet geht. Aber wo steht denn geschrieben, dass die Frauen aufs Feld müssen und die Männer in den Stall? Wo steht denn das geschrieben? Genosse Döhler hat also dasselbe Problem behandelt. Er sprach davon, dass die Bauern selber wollen, dass jetzt in ihrem genossenschaftlichen Betrieb besser gearbeitet wird, als wie früher und besser gearbeitet wird, wie im westdeutschen kapitalistischen Landwirtschaftsbetrieb. Und er hat sehr interessant gesagt, dass jeder Bäuerin und jeder Bauer das Bewusstsein haben muss, dass er selber inmitten der Genossenschaft steht, dass das seine Genossenschaft ist, dass das seine Produktion ist, dass das sein Boden ist, dass er stolz ist auf die Entwicklung seiner landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Und dass man eben fertig bringen muss als Mitglied der Produktions-, Mitarbeiter der Produktionsleitung im Bezirk und im Kreis und als Vorsitzender LBG, dass man fertig bringen muss die exakte wissenschaftlich erarbeitete Anordnung und die demokratische Beratung, vorherrschende demokratische Beratung mit den Bauern, Beratung im Vorstand und dann die Anordnung, die gültig ist und die durchgeführt wird. Denn wenn ein Problem beschlossen ist, wird der Beschluss durchgeführt. Dann hört die Diskussion auf. Das ist absolut richtig. Ich bin angeregt worden, dazu noch etwas zu sagen, durch einen Brief, der in der Deutschen Bauernzeitung vom 5. April veröffentlicht wurde. Der Brief ist betitelt, wie unsere LBG krank wurde. Aus Brief eines Genossenschaftsbauern aus LBG Typ 1 Töpeln im Kreis Döbeln. Dieser Genossenschaftsbauer ist 70 Jahre alt . Er arbeitet mit seinen Pferden von früh bis spät auf den Feldern, schreibt er. Da ich aber schon 70 Jahre alt bin und auf den Beinen noch gut fort kann, ecke ich größtenteils. Als Nachteil habe ich die Buchhaltung, denn mir fehlen größtenteils alle Unterlagen für die verteilten Produkte. Ich mahne jeden Tag den Vorsitzenden und dabei kommt es dann zu den erwähnten Streitigkeiten und so weiter. Er sagt, ich habe die landwirtschaftliche Schule in Meißen im Jahre 1907 besucht und bin seither im Fach. Ich interessiere mich für jeden Versuch der Versuchsanstalten und Neuerer, habe Bücher gelesen, jeder Sportler der Landwirtschaft und so weiter. Und dieser 70-jährige Bauer, der schildert nun die Lage in der wie seine LBG krank wurde. Er fängt damit an, früh um 7 steht alles auf dem Sammelplatz, der Vorsitzende und Brigadier, Kollege Dehne, lässt sich um 7:30 sehen. So geht's los. Und dann wird also weiter geschildert, welche Vorschläge gemacht wurden, die nicht beachtet worden sind. Vorschläge für eine Änderung der Fruchtfolge und dann sagt er, jedes Jahr wird bei uns neu in einer wilden Fruchtfolge festgelegt, was angebaut wird. In einer wilden Fruchtfolge, jawohl. Das heißt, es gibt einige LBG-Leitungen, die denken, sie können wie Partisanen arbeiten. Aber Partisanen hatten ja andere Aufgaben. Ja? Der Unterschied zwischen Partisanenkampf und der Leitung einer LBG oder Leitung eines Betriebes. Aber manche können das noch nicht unterscheiden. Und er schildert dann, wie die Vorschläge der Mitglieder missachtet werden, damit sie ihm nun bei seiner Kritik nicht zu schlecht geht, zitiert, was ich auf dem Bauernkongress gesagt habe, nicht wahr, da hat das nichts gesagt, da kann mir es nicht allzu schlecht gehen, wenn ich öffentliche Kritik übe, ja? Und dann erzählt er am Schluss, ich weiß, wenn der Vorsitzende erfährt, dass ich der Stenger wieder bin, welche Unruhe in unserer Genossenschaft bringt, darf ich von ihm nicht mich erwischen lassen, ja? Warum sage ich das hier? Das ist ein alter, guter, ehrlicher Bauer. Kritisiert Missstände. Dafür wird er kritisiert und bestimmte Vorschläge, die er aufgrund seiner Fachkenntnisse kennt, werden nicht durchgeführt. Und ich stelle die Frage der Demokratie im Dorfe, der Demokratie in der LPG. Können wir zulassen, weiterhin, dass vernünftige Vorschläge missachtet werden, aus Gewohnheit mancher Vorsitzender, mancher Leiter? Können wir nicht. Was ist denn das für eine Kreisleitung der Partei in Döbeln, die von all dem nicht weiß? Ja? Was ist das für ein Kreisrat, der von all dem nicht weiß? Genossen, das ist das Problem, dass wir nur vorwärts schreiten können in der Landwirtschaft, wenn wir alle Fähigkeiten der Bauern entfalten, nicht zulassen, dass irgendjemand die freie Meinung, die sachlichen Vorschläge unterdrückt und der Meinung ist, nicht wahr, er kann da als Dorfpascha machen, was er will. Wenn der Landwirtschaftsrat, ich spreche jetzt vom zentralen Landwirtschaftsrat, seine Aufgaben entwickelt, dann muss er offen über diese Probleme stellen. Wenn das Büro für Landwirtschaft beim Politbüro seine Aufgabe richtig auffasst, muss sie offen Probleme stellen des Verhältnisses der Bauern und der landwirtschaftlichen Leitungsorgane. Offen stellen. Bestimmte charakteristische Fehler und Schwächen aufzeichnen, um eine Änderung herbeizuführen. Was ist denn das für eine Missachtung der Demokratie bei uns, die also hier passiert? Es wurde weiter die Frage gestellt, warum haben die Sozialdemokratie und die Gewerkschaftsführung in der Krise 1932, als der reaktionäre Reichskanzler Papen durch einen Staatsstreich die preußische sozialdemokratische Regierung absetzte, nicht mit dem Generalstreik und mit dem Schutz der Regierung durch die 100.000 Mann Schutzpolizei, die der Regierung treu ergeben waren, geantwortet? Niemand kann daran zweifeln, dass durch eine solche Aktion dem Wegbereiter des Faschismus, Herrn Papen, der Weg versperrt worden wäre. Aber die sozialdemokratische Reichstagsfraktion und die Führung und die preußische Landtagsfraktion waren nicht bereit, die Einheitsfront zu schaffen, zum Generalstreik aufzurufen und die 100.000 Mann Schutzpolizei gemeinsam mit Hundertschaften der Arbeiter einzusetzen, zum Schutze ihrer eigenen sozialdemokratischen Regierung. Es ging also nicht um eine Regierung, an der Kommunisten beteiligt waren. Es ging um die Verteidigung einer reinen sozialdemokratischen Regierung. Und wir waren bereit, diese sozialdemokratische Regierung mit allen Mitteln, mit Generalstreik und auch mit Waffen zu verteidigen. Bloß die sozialdemokratische Regierung war nicht bereit, sie selber zu verteidigen, sondern Severing lief vor dem Leutnant und den drei Mann also davon. Die Geschichte ist Ihnen ja bekannt, das ist schon mehrfach veröffentlicht jetzt, wo der Oberleutnant Severing fragt, welche Form des Rücktritts wünschen Sie? Welche Form der Gewalt? Severing hat ihm gesagt, das ist Gewalt. Dann hat er gesagt, nur welche Form wünschen Sie denn, die wir anwenden sollen, ja? Und dann hat er geschwiegen und hat also seine Papierchen übergeben. Es wurde von den sozialdemokratischen Genossen und Gewerkschaften weiter die Frage gestellt, warum wurde von den in Westdeutschland ansässigen Führern der Sozialdemokratie nach 1945 die Lage nicht ausgenutzt, um den Narzissmus, der am Boden lag, und den kapitalistischen Monopolen den Rest zu geben? Und weiter, warum haben sich die rechten Führer der Sozialdemokratie damals nicht mit der Arbeiterklasse, sondern mit den imperialistischen Besatzungsmächten und der westdeutschen Bourgeoisie verbindet und ihr geholfen, den Übergang zur Restaurierung ihrer politischen und wirtschaftlichen Macht zu ermöglichen? Statt Machtpositionen in die Hände zu nehmen, haben sie fantastische Propaganda gemacht über Wirtschaftsdemokratie, aber gleichzeitig haben sie die Macht der Monopole wieder geholfen aufzubauen. Wie unter den Händen unserer Bürger ein neuer Staat wuchs, so ist in den Köpfen unserer Bevölkerung ein neues Staatsbewusstsein entstanden. Es ist geprägt von der Gewissheit, dass die DDR Deutschlands Friedensstaat ist, dass alles, was zwischen Fichtelberg und Kap Arkona entstand, das Werk unserer Köpfe und Hände ist, dass unser persönliches Schaffen und Planen vollen Sinn hat, weil der Staat selber auf dem stabilen Fundament der sozialistischen Produktionsverhältnisse die planmäßige, krisenfreie, aufwärtsstrebende Entwicklung aller Bürger und Volksschichten garantiert. Dass unsere Werktätigen nicht nur von Ausbeutung befreit, sondern mitbesitzende und mitregierende Bürger wurden und dass ihr Wort viel gilt. Dass wir heute ein hochgeachtetes Mitglied der sozialistischen Völkerfamilie unter Führung der Sowjetunion sind, deren Stärke und wachsender Einfluss auf den Lauf der Weltgeschichte die Dauerhaftigkeit unserer eigenen Erfolge verbirgt. Benutzen wir die kommenden Monate des Wahlkampfes, um unseren Mitbürgern Fragen zu stellen wie diese. Kannst du dir vorstellen, dass ein Minister der DDR zur Änderung der europäischen Grenzen aufrufen würde? Dass in der DDR Völkerhass gegen Polen, Tschechoslowaken, Sowjetbürger, Franzosen oder Farbige gepredigt würde? Aber all das geschieht in der Bundesrepublik. Kannst du dir vorstellen, dass in der DDR Nazi-Verbrecher hohe Staats- und Regierungspositionen bekleiden? Aber so ist es im Bonner Staat. Kannst du dir vorstellen, dass die Arbeiter in den Betrieben als Menschen zweiter Klasse behandelt und dem Gesetz des Unternehmers unterworfen, dass Bauern zu Zehntausenden durch die Regierungspolitik von ihren Höfen vertrieben werden? Aber so ist es in der Bundesrepublik. Könntest du dir vorstellen, dass in der DDR dein begabtes Kind die hohe Schule nicht besuchen kann, weil du nicht genug Geld besitzt? Oder dass Kinder auf Sommerferien in erholsamer Umgebung verzichten müssen, weil Eltern mit mehreren Kindern sich das nicht leisten können? Aber so ist das ungeschriebene Gesetz der Bundesrepublik. Könntest du dir vorstellen, dass in der DDR Menschen sterben, weil sie sich eine teure Medizin nicht kaufen oder die notwendige ärztliche Betreuung nicht leisten können? Aber das ist eine Massenerscheinung in der Bundesrepublik. Könntest du dir vorstellen, dass in der DDR die berufstätige Frau bei gleicher Leistung ein Drittel Lohn weniger erhält als der Mann, nur weil sie Frau ist? Aber so ist es allgemein in der Bundesrepublik. Könntest du dir vorstellen, dass es in der DDR keinen Richter gibt, der aus der Arbeiterschaft stammt, dieser zahlreichsten Klasse in beiden deutschen Staaten? Aber so ist es in der Bundesrepublik, während in der DDR 74% der gewählten Richter aus der Arbeiterklasse stammen. Könntest du dir schließlich vorstellen, dass in unserer Volkskammer nur 1% der Abgeordneten Arbeiter sind? Aber so ist es im Bonner Bundestag, während in der Volkskammer der DDR über 61% aller Abgeordneten Arbeiter sind. Schon diese Fragen, Genossen und Genossinnen, machen die entscheidenden Unterschiede zwischen den beiden deutschen Staaten und ihren verschiedenen Wesensinhalt klar. Sie zeigen, welches der deutsche Staat der Menschlichkeit und des Humanismus und welches der Staat ist, in dem die alten verderbten Kräfte des deutschen Imperialismus das Geld und die Macht besetzen. Im Staat der Freiheit und Menschenwürde in der DDR ist jeder ein Pionier der deutschen Nation. Es ist der menschlichste aller Staaten, die es jemals auf deutschem Boden gab. Der Staat, in dem das Wort unseres Johannes Erbecher Wahrheit wurde, es herrscht kein Herr mehr und es dient kein Knecht. Es herrscht ein freies, menschliches Geschlecht. Kompliziert ist die Aufstellung der Kandidaten. Im Staatsrat haben wir bei der Behandlung der Vorlagen über die Wahlgesetze und andere Bestimmungen der Wahl die Vertreter der Blockparteien darauf hingewiesen, dass die Aufstellung der Kandidaten diesmal höhere Anforderungen bei der Aufstellung der Kandidaten diesmal höhere Anforderungen gestellt werden. Denn wenn die Beschlüsse über die Leitung des Staatsapparates, des Wirtschaftsapparates, Partei, Staats- und Wirtschaftsapparates nach Produktionsprinzip durchgeführt werden, dann hat das große Konsequenzen für die Änderung auch, oder Weiterentwicklung besser gesagt, der Weiterentwicklung der Arbeitervolksvertretung. Das erfordert doch, dass auch die Arbeitervolksvertretungen, sowohl der Volkskammer wie der Bezirkstag und auch der anderen Organe, dass die qualifizierter wird. Das heißt also, dass Bürger mit sozialistischer Überzeugung gewählt werden, die aber gute Fachleute sind, die was verstehen von der Sache. Also die Zeit der Wald- und Wiesenagitatoren also geht zu Ende. Und das muss ich bemerkbar machen bei der Kandidatenaufstellung. Wir haben das ganz offen den Vertretern der Blockparteien, die stellvertretende Vorsitzende des Staatsrats sind, gesagt. Im Block wurde auch darüber gesprochen. Also es besteht auch eine Übereinstimmung. Aber wir müssen uns klar sein, dass das weder für die SED noch für die Blockparteien einfach ist. Auch für die SED ist nicht einfach. Zwar wird im Wahlgesetz gesagt, dass jedes Mal ein Drittel der Abgeordneten ausscheiden, ja? Aber ich vermute, dass das diesmal mehr als ein Drittel werden. Werden mehr werden. Aber wir müssen das sehr vorsichtig machen. Selbstverständlich gibt es eine Anzahl Mitglieder Blockparteien, die, ich möchte sagen, wichtige Traditionen in der politischen Arbeit in der DDR verkörpern und wo wir daran interessiert sind, dass sie kandidieren. Aber was die Aufstellung der Kandidaten betrifft, der gesellschaftlichen Organisationen, dort muss man bei gesellschaftlichen Organisationen muss man sehr großen Wert legen auf die richtige Auswahl dieser Kandidaten. Also so viel zu dieser Frage. Wie hat sich die Umstellung bewährt? Die Orientierung auf die Wohngebiete. Hier ist schon vieles darüber gesagt worden. Trotzdem haben wir in der nächsten Zeit dabei noch einige Probleme zu klären. Alle Städte haben beispielsweise ihre Mittel für Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten. Und man muss genau mit der Bevölkerung, mit der gesamten Bevölkerung, diese Mittel zweckmäßig verteilen. Im Volkswirtschaftsplan 1964 sind sie sogar für alle Städte erhöht worden. Es geht dabei um zwei Fragen. Erstens mal die straßenweise Rekonstruktion der Häuser, der Straßen, der sanitären Einrichtungen, um bestimmte vernachlässigte Gebiete wieder heranzuholen und gleichzeitig das Gesicht dieser Städte auch zu ändern. Das erfordert eine feste zentrale Führung, eine Konzentration der Hauptmittel auf diese Rekonstruktionsmaßnahmen der alten Städte. Das zweite ist, nachdem wir die Wohngebiete und die Wohngebietsausschüsse gebildet haben, dass wir auch im Staatsapparat werden Umstellungen vornehmen müssen. Auf Leitungen, staatliche Leitungen in diesen Wohngebieten, die auch materielle Mittel in die Hand bekommen. Beispielsweise für Reparaturen und Dienstleistungen. Wem es nicht bekannt ist, es gibt beispielsweise keine Klosettdeckel in der Deutschen Demokratischen Republik jetzt. Mir ist das auch in den Versammlungen erst klar geworden, obwohl ich einsehe, welche Notwendigkeit das ist. Auch also in der Führung der örtlichen Industrie, damit wir diese Dinge, wo wir nicht im Großen rekonstruieren können, und wir können es nicht, doch die primitivsten Reparaturen, die dringendsten und notwendigsten Reparaturen mithilfe der Bevölkerung durchführen können. Dazu gehört die Organisierung des örtlichen Bauwesens, der Dienstleistungsbetriebe und so weiter und so weiter. Und drittens kommt in solchen alten Städten wie Halle hinzu, dass man, statt Gelder für Reparaturen auszugeben, doch einige Straßenzüge niederreißen muss, weil das billiger und zweckmäßiger ist und weil wir uns das unter unseren Bedingungen nicht mehr leisten können, solche gewisse alte und verfallene Gebiete stehen zu lassen. Wir wissen, es gibt noch ein ernstes Problem, das uns in der Wahlbewegung ungeheure Sorgen gemacht hat. Das ist die Kapazität der Klassenräume der Schulen. Wir haben in der Stadt Halle beispielsweise einen Durchschnitt von 40 Schülern in einer Klasse. Das wird im nächsten Jahr und übernächsten Jahr, wo die Geburtenfreudigkeit unseres Staates dann sichtbarer wird, noch schlimmer werden. Die Kapazitäten, bitte? Noch schlimmer wird es. Nächstes Jahr, über den nächsten 3-4 Jahren wird es schlimmer. Aber wir haben eben bestimmte Gebiete wie das Zentrum von Halle, wo man nicht bauen kann und wo wir auch nicht bauen wollen in der nächsten Zeit. Wir müssen uns überlegen, welche Wege wir gehen. Wir können den bisherigen Zustand und den jetzigen Zustand nicht dulden und müssen voraussehen, dass es uns nächstes Jahr und übernächstes Jahr über den Kopf wächst in solchen Gebieten. Viertens, aufgrund dieser Vorarbeiten kann das System der Berufslenkung und Werbung sozusagen vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Bislang musste durch kurzfristige Werbekampagnen oft das in Ordnung gebracht werden, was infolge fehlender Perspektive in Unordnung gekommen war. Man kann dabei auch diesen Zustand der Enge überwinden, der es mit sich bringt, dass zum Beispiel einem Jugendlichen in Suhl gesagt wird, ja mein Junge, du kannst noch so eine glühende Begeisterung für den Schiffbau haben. Es ist dein Pech, dass du in Suhl geboren worden bist. Es hier wenig Wasser gibt, du hättest dir einen Vater im Bezirk Rostock aussuchen müssen. Da hättest du Chancen, in die Schiffbauindustrie zu kommen. Fünftens, als Übergangslösung sollten fähige junge Ingenieure in die Berufsschulen und Lehrwerkstätten gehen, um eine moderne Ausbildung nach dem neuesten Stand der Wissenschaft und Technik unbürokratisch zu gewährleisten. Ich komme zum Schluss. Dieses einheitliche Leitungszentrum müsste schließlich eine Reihe von Einzelproblemen lösen. So etwa die Frage, warum die Berufsausbildungsstätten in der Landwirtschaft mitunter hinter denen der Industrie zurückbleiben. Zum Beispiel herrscht im volkseigenen Gut Prievel folgender Ton gegenüber den Lehrlingen. Heimleiter Gerlach dort gebraucht die Anrede, ich gebe sie wörtlich wieder, dumme Gans, dumme Ziege, du kriegst eine geklatscht, dass du in den Kohlenkasten fliegst. Ich glaube kaum, Genossen, dass eine moderne landwirtschaftliche Berufsbildung die zoologischen Fachausdrücke in dieser Form vermitteln sollte. Oder ein anderes Problem. In manchen Heimen der Berufsausbildung ist trotz Jugendkommuniqué bis heute Gängelei und Bevormundung ein wesentlicher pädagogischer Grundsatz. So schrieb am 1. Oktober im Leitartikel der Lausitzer Rundschau ein Lehrling aus dem VEG Reutz, dass der dortige Heimleiter sich abends, man höre und staune, auf Liebeshorchposten legt. Einmal hat sich dieser Pädagoge sogar in den Straßengraben gelegt, um genau beobachten zu können, welcher Lehrling mit welchem Lehrling zusammen vom Tanz nach Hause kam. Aber in dem gleichen volkseigenen Gut Reutz kommen die Lehrlinge nicht an die moderne Technik heran. Die Maschinen haben dort, wie die Lehrlinge sagen, einen Ferienplatz. Der Düngerstreuer wird nicht genutzt, aber die Lehrlinge müssen den Mist mit der Gabel streuen. Vielleicht sollten die Ausbilder dort besser Horchposten der neuen Technik als Liebesheuchposten spielen. In denen Werkleitungen versuchen, das ungenügende Ergebnis bei der Steigerung der Produktivität und der Senkung der Kosten auf die Schultern der Werktätigen zu verlagern, was sich dann auf dem Ladentisch bei demselben Produkt mit derselben Qualität in höheren Preisen also auswirkt. Indem sie über den Weg von Preiserhöhungen eine fiktive Produktivitätssteigerung erreichen und den geplanten Gewinn sichern wollen. Das heißt, sie wollen sich über diesen Weg, mit diesem Weg verschleiern, nämlich, dass man die Kosten senken muss, die Möglichkeiten der Vorschläge der Arbeiter zur besseren Rentabilität und Anwendung neuerer Technik und Vorschläge der Arbeiter beachten muss, wollen sie über diesen Weg sozusagen den Gewinn machen. Hier besteht besonders für die Gewerkschaften die Aufgabe und für die Partei, mit aller Entschiedenheit gegen solche Manipulationen vorzugehen. Denn das verstößt doch gegen die Interessen der Beschlüsse und damit gegen die Interessen der Arbeiterklasse. In unserem Bezirk arbeitet der, ich will das an einem Beispiel erläutern, in unserem Bezirk arbeitet der bezirksgeleitete VEB Hausschuh, das Hausschuhwerk Hertha. Die Beschäftigten dieses Betriebes sahen sich vor die Frage gestellt, entweder die Preise ihrer Hausschuhe zu erhöhen oder an den Staatshaushalt weniger Gewinn abzuführen. Weil der VEB Vereinigte Grubgarnwerke Kirchau Sachsen, ich glaube, das gehört zum Kreis Bautzen, seit Beginn dieses Jahres den Oberstoff für Kamelhaar-Wendeschuhe pro laufenden Meter um 0,70 D-Mark erhöhte. Einfach erhöhte. Der Qualität merkt man das nicht, der Verarbeitung sieht man das nicht. Die Gewerkschaftsleitung dieses Betriebes und die Werktätigen handeln richtig, indem sie gegen eine nicht begründete Preiserhöhung also protestierten. Sie sagten also diesem Betrieb dort sozusagen den Krieg an. Meiner Meinung nach den gerechten Krieg. Auf ihren Protest, und das ist das Interessante, Genossen, auf ihren Protest erhielten sie von der Leitung der VEB Grubgarnwerke Kirchau als sogenannte Begründung, denn die wollten jetzt argumentieren, wollten sagen, ja, was sollen wir denn dann den Verkäufern im Laden sagen, was sollen die antworten der Bevölkerung? Erhielten sie folgende klassische Mitteilung. Ich zitiere jetzt wörtlich aus dem Fernschreiben. Wie in der Besprechung beim Büro der Regierungskommission für Preise in Karl-Marx-Stadt. Ich weiß nicht, ob das eine übergeordnete Stelle oder eine neutrale Stelle oder eine nicht zur DDR gehörende Stelle ist. Ich weiß nicht, wem die untersteht. Wahrscheinlich Finanzministerium. Bitte? Karl-Marx-Stadt ist in der DDR. Das Namen nach, ja, aber die Regierungsstelle handelt ja gegen die DDR. Erich, ja? Karl-Marx-Stadt gehört zur DDR, aber die Regierungsstelle handelt wahrscheinlich gegen die Interessen der DDR. Deswegen stelle ich das. Die Landesregierung Sachsen existiert ja nicht mehr. Also Sie schreiben so. Teilen wir Ihnen mit, dass sich die entstandene Preisdifferenz wie folgt aufgliedert. A. Durch Einführung der neuen Technik pro laufender Meter 0,30 D-Mark. B. Durch technisch bedingten, verbesserten Materialeinsatz pro laufenden Meter 0,40 D-Mark. Nur die zweite Seite ist nicht prüfbar. Das ist das Geheimnis vieler Betriebe, wie sie über diesen Weg also Preiserhöhungen fabrizieren, die gegen die Beschlüsse der Partei verstoßen. Wir waren bisher der Auffassung, Genossen, dass die Einführung der neuen Technik kostensenkend wirken muss und nicht preiserhöhend. Und ich denke, die Meinung ist doch richtig. Vertreter des VEB Grubgarnwerk Kirchau gaben dem VEB Hausschuhwerk jetzt folgenden Ratschlag, wie sie aus der Klemme herauskommen könnten. Sie schrieben folgendes: Verändert die Modellform des Schuhes durch die Erhöhung des Absatzes. Dadurch seid ihr in der Lage versetzt, den Preis für die Schuhe zu erhöhen. Genossen, es ist wirklich etwas zum Lachen. Das ist auch was für ein Eulenspiegel. Aber Genossen, das sind doch die Fragen, die sich wie ein Mosaik draußen zusammensetzen und Genossen gegen uns schlagen. Und niemand ist in der Lage, draußen eine richtige Antwort zu geben. Das ist doch die Frage, weil entgegen den Beschlüssen der Partei solche Maßnahmen in den Betrieben einfach geduldet werden. Ich denke, da gibt es Schlussfolgerungen für die Parteien in den Betrieben und für die Gewerkschaften. Also Hartha hat den gerechten Krieg erklärt gegen Kirchau und den unterstützen wir in dem Fall. In den Wahlversammlungen gab es, wenn auch unterschiedlich, Kritik an der Arbeit der Gewerkschaften und an der Parteileitung, weil sie eben nicht entschieden genug die Interessen der Werktätigen gegenüber engen und bonierten Auffassungen und gegenüber bestimmten Maßnahmen der Werkleitung vertreten, sondern zulassen, dass die Erfahrungen der Werktätigen nicht genutzt und ihre berechtigten Kritiken nicht beachtet werden. Das muss man hier aussprechen. Wie notwendig es aber ist, sorgsam die kritischen Hinweise der Werktätigen zu beachten, zeigt sich noch an einem anderen Beispiel, Genossen. Ich komme jetzt dann zum Schluss. Am Beispiel des geplanten Gasbetonwerkes in Lausig. Das ist eine lausige Angelegenheit. Liebe Genossinnen und Genossen, natürlich, ich akzeptiere den Bericht des ZK und auch die Kritik an unserem Bezirk. Ohne Zweifel waren die Wahlen ein großer Erfolg und haben den Fortschritt deutlich gemacht, den unsere Republik gemacht hat. Aber deutlich wurden auch viele Schwächen und Mängel, besonders in unserer ideologischen Arbeit. Wenn ich vom Erfolg ausgehe, es ist ganz deutlich geworden, dass das Vertrauen zur Stabilität unserer Ordnung gewachsen ist. Die Meinung, es würde einmal anders kommen, mit der wir uns früher so viel auseinandersetzen mussten, die trat doch kaum noch auf. Dass das Bewusstsein von der Festigkeit unserer Republik und von der sozialistischen Perspektive immer tiefer eindringt, äußert sich auf vielfältige Weise. Es hat zum Beispiel kaum einen früheren Grenzgänger gegeben, der nicht gewählt hat oder der bei der Wahl Schwierigkeiten gemacht hatte. Es äußert sich zum Beispiel auch so, dass ein Wissenschaftler aus dem Institut für Halbleitertechnik in Teltow sagte, ich habe Vertrauen gewonnen und habe mir jetzt ein Haus gekauft. Und ich meine, so haben sich jetzt viele Menschen, die sich früher zwischen den Welten nicht auskannten, zurechtgefunden und bei uns in der DDR häuslich eingerichtet. Und ihre Perspektive mit der Perspektive der DDR verbunden. Dass diese positive Seite darf uns natürlich nicht veranlassen, in unserer Überzeugungsarbeit nachzulassen. Im Gegenteil, wir wenden ihr noch viel zu wenig Aufmerksamkeit zu, denn in der Ideologie spielt das Wandern zwischen den zwei Welten bei vielen Menschen immer noch eine große Rolle und ich glaube, unter unseren Verhältnissen wird das auch noch lange so sein. Es gibt auch noch Kräfte, die mehr oder weniger offen eine feindliche ideologische Tätigkeit organisieren. Die Kirche zum Beispiel hatte versucht, zu Anfang direkt eine Front gegen die Wahl zu organisieren, von oben her. Allerdings möchte ich sagen, dass ihr das nicht gelungen ist. Es haben sich diesmal die positiven Kräfte stabilisiert. Und mindestens ebenso viel war als bei früheren Wahlen gewählt. Aber doch haben sich bei uns verschiedene Gruppen von Pfarrern gezeigt, die bei der Wahl an verschiedenen Stellen direkt eine feindliche ideologische Linie bezogen haben. Und das äußert sich so, dass sie direkt also eine Linie runtergeben, bestimmte Argumente und nicht erst bei der Wahl, sondern schon vorher trat das in Erscheinung. Sie versuchen besonders auf die Juren Einfluss zu nehmen, zum Beispiel so, dass sie Wehrpflichtigen nicht zum Wehrdienst stellen sollen. Also diese Pfarrer sind zwar isoliert geblieben, aber es ist doch klar, dass sie ihre Versuche, unsere Republik von innen zu untergraben, fortsetzen werden. Wir schlagen uns noch außerordentlich sehr herum mit der Tatsache, dass in manchen Betrieben die Kräfte einseitig auf die Durchführung der technisch-organisatorischen Maßnahmen konzentriert und die Erfüllung der Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, die Überleitung neuer Erzeugnisse in die Produktion vernachlässigt werden. Man sagt, das hindert uns an der Erfüllung unserer Pläne, das raubt uns Kräfte, die wir woanders notwendiger brauchen und so weiter. Aber der Kladderadatsch und das Erwachen kommt dann, wenn die Erzeuge nicht mehr absetzbar sind, wenn es Schwierigkeiten gibt in der Planaufstellung, und es ist nicht selten, dass dann die Schuld anderen zugeschoben wird. Leider ist es so, dass die Parteiorganisation und Gewerkschaftsleitung der Betriebe, aber auch wir nicht immer verstehen, rechtzeitig die Ursachen dieses Zurückbleibens aufzudecken und bis zu Ende zu erklären. So gab es zum Beispiel im VME Messelektronik Berlin, ein wichtiger Betrieb der Elektronik, unserer Elektroindustrie, ernsthafte Versäumnisse in der Erfüllung der Aufgaben Forschung und Entwicklung. Man hatte sich mit dem Zustand abgefunden und sagte, der Plan Forschung und Entwicklung wurde noch niemals erfüllt und ist auch nicht erfüllbar. Doch die Parteiorganisation dieses Betriebes schätzte die Lage richtig ein und konzentrierte ihre besten Kräfte auf diesen Bereich und begann die Klärung dieser Frage mit der politisch-ideologischen Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung begann bei der Frage einiger Ingenieure, die sagten, nun was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr von uns Ideologie oder Geräte? Natürlich haben unsere Genossen gesagt, wollen wir hochleistungsfähige Geräte, aber damit wir sie mit Weltstand und rechtzeitig bekommen, muss es auch im Kopf klar sein, und die Genossen verbanden diese Auseinandersetzung um Ideologie oder Geräte, um hochleistungsfähige Geräte, mit der Rolle der DDR, unserer ökonomischen Politik, der Perspektive des Werkes und den Interessen des Einzelnen. Diese zielstrebige politische Arbeit führte dazu, dass der Rückstand in den Leistungsstufen am 30.06. vom 30.06. bei 22% bis zum 30.09. auf 3% verringert werden konnte und der Betrieb zum ersten Male den Forschungs- und Entwicklungsplan erfüllen wird. Als man den Ingenieuren und Mitarbeitern die Maßnahmen des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung erläuterte, verstanden sie, welche Vorteile die Durchsetzung der Forschung- und Entwicklungsaufgaben und die Überführung neuer Erzeugnisse in die Produktion für den Betrieb und für selbst haben. Wenn die im Plan Neue Technik 63 vorgesehenen neuen Erzeugnisse in die Produktion übergeleitet werden, erhält der Betrieb rund 2,3 Millionen D-Mark an Gewinnzuschlägen. Das war natürlich ein zusätzliches oder wesentliches starkes Argument. Im Prozess dieser Auseinandersetzung, leider können wir das für viele andere Betriebe noch nicht sagen, ist auch die Parteiorganisation selbst gewachsen. Und der Entwicklungsleiter und drei Ingenieure wurden Kandidat der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Wir betrachten es, liebe Genossinnen und Genossen, als eines der positivsten Zeiten der Wahlvorbereitung und Durchführung, dass in den Versammlungen und Aussprachen die Werktätigen freimütig, wie dies nur in der sozialistischen Ordnung möglich ist, ihren Unwillen darüber zum Ausdruck brachten, dass eine Reihe von Unzulänglichkeiten, etwa der Art, wie sie hier die Genossen Seid, Fröhlich, Sindermann, Hager und andere anführten, eine lange Zeit nicht oder nur schleppend von den zuständigen Stellen, von den zuständigen Partei- und Staats- und Wirtschaftsorganen verändert wurden. Es geht unseres Erachtens eben nicht, dass Beschwerden jahrelang nicht ernsthaft geprüft werden, dass zum Beispiel Verkaufsstellen wegen Schulbesuch der Verkaufsstellenleiter geschlossen werden, dass Konsumverkaufsstellen nur dreimal in der Woche und zwar für nur eine Stunde zum Brot- und Bierverkauf geöffnet sind und so weiter. Mit Recht bringt unsere Bevölkerung für eine solche gedankenlose, bürokratische Arbeitsweise kein Verständnis auf. Und deshalb ist es notwendig, dass alle Bezirks- und Kreisleitungen nicht nur sorgfältig die Beschwerden und Vorschläge prüfen, sondern sie auch zum Anlass nehmen, die Leitungstätigkeit der betreffenden Staats-, Partei- und Wirtschaftsorgane gründlich zu verbessern. Wir halten es für notwendig, auch auf einige Unklarheiten einzugehen, die es gegenwärtig in einer Reihe von Betrieben gibt. Es geht hier um die Unterschätzung der Forschungs- und Entwicklungsarbeit durch Parteileitungen, aber auch durch Werkleiter. Bereits im Bericht des Politbüros wurde darauf hingewiesen, dass in einer Reihe von Betrieben Forschungs- und Entwicklungskräfte und Kapazitäten, die an wichtigen Staatsplanaufgaben der Forschung und Entwicklung arbeiten, unter der Losung Produktionshilfe zur Aufholung von Rückständen in der Produktion eingesetzt werden. Das ist uns umso unverständlicher, weil die Rückstände auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung Darauf weist die Partei schon seit langem hin, nicht geringer sind als die in der Produktion. Es ist doch, liebe Genossinnen und Genossen, ausgesprochen kurzsichtig, wenn einige Genossen meinen, im Interesse der Volkswirtschaft zu handeln, indem sie Rückstände in der Erfüllung der Produktionspläne auf Kosten der Forschung und Entwicklung aufholen. Mit einer solchen Handlungsweise nach der Devise, das Hemd ist uns näher als der Rock, bleiben wir unausweichlich im Kampf um den wissenschaftlich-technischen Höchststand zurück. In der Farbenfabrik Wolfen zum Beispiel gab es einen Beschluss der Parteileitung, für die Erntehilfe keine Kräfte aus der Produktion einzusetzen, um nicht die Produktion zu stören. Zur gleichen Zeit aber, liebe Genossinnen und Genossen, wurden 25 Mitarbeiter aus der Forschung und Entwicklung für die Dauer von 2 Wochen zum Ernteeinsatz abgestellt. Ebenso werden sie zur Lösung vielfältiger verwaltungstechnischer Probleme des Betriebes eingesetzt. Unter solchen Bedingungen, Genossen, ist es selbstverständlich schwer, die Angehörigen der Intelligenz von der Ernsthaftigkeit, der auf die Erreichung des wissenschaftlich-technischen Höchststandes gerichteten Arbeiten zu überzeugen. Und es soll uns auch nicht überraschen, wenn in diesem Betrieb zum Beispiel die Mitarbeiter der Forschung und Entwicklungsabteilung die Abkürzung Abteilung F und E in Abteilung Feuerwehr und Ernte umgeprägt haben.